Erster Paulus, ein Diener von Jesus Christus, wurde als Apostel berufen, damit er die gute Nachricht von Gott verkündet. Zweiter Gott hatte diese Nachricht schon lange vorher durch seine Propheten in den Heiligen Schriften versprochen. Dritter, es geht um seinen Sohn, der als Mensch aus der Familie von König David geboren wurde. Vierter, durch die Auferstehung von den Toten wurde er mit göttlicher Macht als Sohn Gottes bestätigt, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Fünfter, durch ihn haben wir Gnade und den Auftrag erhalten, alle Völker zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name geehrt wird. Sechster, zu diesen Völkern gehört auch ihr, weil ihr von Jesus Christus gerufen worden seid. Siebter, ich schreibe an alle in Rom, die von Gott geliebt und als Heilige berufen sind, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Achter, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil man auf der ganzen Welt von eurem Glauben spricht. Neunter, Gott ist mein Zeuge, dem ich mit ganzem Herzen diene, während ich die gute Nachricht von seinem Sohn verbreite. Zehnter, er weiß, dass ich in meinen Gebeten immer an euch denke und Gott bitte, dass ich euch endlich besuchen darf. Elfter, ich sehne mich danach, euch zu sehen, damit ich euch eine geistliche Gabe bringen kann, die euren Glauben festigt. Zwölfter, das bedeutet, dass wir uns gegenseitig durch unseren gemeinsamen Glauben ermutigen und stärken können. Dreizehnter, ich möchte euch wissen lassen, dass ich schon oft zu euch kommen wollte, obwohl ich bisher immer daran gehindert wurde. 14. Ich fühle mich gegenüber allen Menschen verpflichtet, egal ob sie gebildet oder ungebildet sind oder aus anderen Kulturen kommen. 15. Deshalb ist es mein großer Wunsch, auch euch in Rom die gute Nachricht von Gott zu verkünden. 16. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es Gottes Kraft ist, die jeden rettet, der glaubt, zuerst die Juden und dann alle anderen Völker. 17. Darin wird gezeigt, wie Gott uns gerecht spricht, was allein durch den Glauben geschieht, wie es in der Schrift steht. 18. Gottes Zorn zeigt sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch ihre Ungerechtigkeit unterdrücken. 19. Was man über Gott wissen kann, ist ihnen eigentlich klar, weil Gott es ihnen selbst offenbart hat. 20. Seit der Erschaffung der Welt kann man Gottes unsichtbare Macht und sein göttliches Wesen an seinen Werken erkennen, weshalb sie keine Entschuldigung haben. 21. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn nicht geehrt oder ihm gedankt, sondern sie verloren sich in sinnlosen Gedanken und ihr Herz wurde finster. 22. Sie hielten sich selbst für besonders klug, aber in Wirklichkeit sind sie zu Narren geworden. 23. Anstatt den unvergänglichen Gott zu ehren, beteten sie Bilder von vergänglichen Menschen, Vögeln und verschiedenen Tieren an. 24. Deshalb überließ Gott sie ihren eigenen unreinen Begierden, so dass sie ihre Körper gegenseitig entehrten. 25. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge und verehrten die Geschöpfe anstatt den Schöpfer, der ewig gelobt werden soll. 26. Aus diesem Grund ließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften nachgehen, wobei sogar Frauen die natürliche Ordnung verließen. 27. Auch die Männer gaben den natürlichen Umgang mit Frauen auf und verhielten sich schamlos gegenüber anderen Männern, wofür sie die gerechte Strafe erhielten. 28. Da sie es für unwichtig hielten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihrem verdrehten Denken, so dass sie Dinge taten, die man nicht tun darf. 29. Sie sind voller Ungerechtigkeit, Bosheit und Gier, während Neid, Mord, Streit und Betrug ihr Leben bestimmen. 30. Sie reden schlecht über andere, hassen Gott, sind hochmütig und erfinden ständig neue böse Taten, wobei sie auch ihren Eltern nicht gehorchen. 31. Diesen Menschen fehlt jede Einsicht, sie halten keine Versprechen und zeigen weder Liebe noch Barmherzigkeit gegenüber anderen. 32. Obwohl sie Gottes Gesetz kennen und wissen, dass solche Taten den Tod verdienen, handeln sie weiterhin so und unterstützen sogar andere dabei.